Kapitel 38. Die Sünde des Sich-Sorgens. Jesus hat in Matthäus 6 sehr deutlich gemacht, dass wir uns keine Sorgen um materielle Dinge machen sollen, denn unser Vater im Himmel sorgt für uns. Wenn du über die Worte Jesu in Matthäus 6 nachsinnst, wirst du herausfinden, dass das Sich-Sorgen um jede materielle Versorgung den Unglauben in unserem Herzen offenbart. Viele Christen haben mich gefragt, wie sie Gott gefallen können. Es ist ihr größter Herzenswunsch, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Sie wollen von mir wissen, wie viele Stunden ich am Tag bete, wie viel ich faste und so weiter. Ich sage ihnen dann, dass Gott ein Lebensstil aus Glauben wohlgefällig ist. In Hebräer 11, 6 heißt es, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. In Römer 14, 23 steht, dass alles, was nicht aus Glauben geschieht, Sünde ist. Da es unmöglich ist, Gott zu gefallen ohne Glauben, und da alles, was wir nicht aus Glauben tun, Sünde ist, ist das Sich-Sorgen ein Ausdruck von mangelndem Glauben. Deshalb ist es Sünde, sich zu sorgen. Schauen wir uns Philipper 4, 6-7 an. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. In der griechischen Grammatik ist der Ausdruck sorgt euch um nichts sehr eindeutig. Es drückt nicht einen Vorschlag aus oder etwas, von dem Gott sich wünschte, dass wir es täten. Es ist ein in Autorität gesprochenes Gebot und die angesprochene Person hat zu gehorchen. Anders ausgedrückt, Gott sagt nicht, es ist besser für dich, dir keine Sorgen zu machen oder es ist eine gute Idee, dir keine Sorgen zu machen. Hier steht die Befehlsform. Wenn du dem Gebot Gottes nicht gehorchst, sündigst du, deshalb ist es Sünde, sich zu sorgen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch mit diesem Gedanken nicht übereinstimmen. Das kann ich sehr gut verstehen. Aufgrund meiner Vergangenheit und wie ich aufgewachsen bin, machte ich mir immer über alles Sorgen. Es erschien mir unmöglich, dieses Gebot erfüllen zu können. Aber durch die Gnade Gottes kann ich heute sagen, dass ich ein sorgenfreies Leben lebe. Viele Christen verstehen nicht, wie Gnade funktioniert. Gnade ist die göttliche Kraft, die wir umsonst empfangen, damit wir ein Leben im Sieg leben können. Gnade kann nur umsonst im Glauben und im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber empfangen werden. Glaube ohne Werke ist tot, sagt uns die Bibel ganz klar in Jakobus 2,20. Viele Christen warten darauf, dass die Kraft Gottes sich in ihrem Leben manifestiert, bevor sie Gott gehorsam sind. Auf diese Art und Weise werden Glaube und Gnade nicht wirksam. Du liest die Wahrheit in der Bibel, du triffst eine Entscheidung, zu tun, was in der Bibel steht, und glaubst an die Gnade Gottes. Wenn du anfängst, gemäß dem Wort Gottes im Glauben zu handeln, wird Gottes Gnade, seine göttliche Kraft, in deinem Leben freigesetzt. Das ist der einzige Weg, um siegreich über Sünde zu sein. Ich bin in meinem kürzlich veröffentlichten Buch Sinn, Sünde, das Buch ist bislang noch nicht auf Deutsch erschienen, detailliert auf dieses Thema eingegangen. Wie kannst du denn ein Leben im Sieg leben? Du tust einfach das, was die Bibel sagt, und dann wirst du herausfinden, dass die Kraft Gottes aktiviert wird, um dir zu helfen, ein sorgenfreies Leben zu leben.